Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 367, das Guhause. Google Home kommt nach Deutschland, das ist das Thema diese Woche, ja. News gibt's auch jeder Menge, wieder natürlich, Community war diesmal nicht ganz so aktiv und App der Woche was ganz anderes. Also irgendwie ist diese Woche alles ganz anders. Vielleicht kommt ich ja heute mal ohne größeren Rant aus, ja, also ohne größeren Gefühlsausbruch negativer Art über das ein oder andere, außer vielleicht über das Werbevideo, das Google da geschaltet hat für Google Home. Das ist nämlich eher peinlich als positiv. Mein lieber Scholli, hoffentlich hat Google da jetzt nicht schon wieder von Anfang an Mist gebaut. Ja, wenn das die Werbestrategie sein soll, dann sehe ich aber ganz, ganz schwarz. Aber die große Neuigkeit ist natürlich, Google Home kommt nach Deutschland am 8. August. Das ist jetzt offiziell verlautbart worden. Ja. Und preislich liegt er bei 149 Euro. Damit ist er günstiger als der reguläre Preis vom Amazon Echo, aber natürlich teurer als der Echo Dot. Aber wisst ihr, Preise in dem Fall sind ja fast schon egal, ja, solange es nicht über dem Maße teuer ist. Denn man hat ja drauf gewartet. Man hat so lange drauf gewartet, dass eigentlich so die erste, also diese Euphorie, die ist bei mir schon komplett weg. Ja, das ist leider immer das große Problem, wenn man so lange, ja, ich glaube, das ist jetzt ein Jahr ungefähr, ja, vergangenen November, ja, also nicht ganz ein Jahr, aber, ne, da hat Google in den USA diesen Google Home gestartet und seitdem warte ich jeden Tag drauf. Ja. Am Anfang war die Euphorie natürlich sehr, sehr groß, die Freude war riesig, aber das hat sich jetzt gelegt. Warum? Es ist nichts mehr Besonderes, es ist nichts mehr Neues. Ja. Die Konkurrenz hat derweil riesige Schritte nach vorne gemacht, ja. Und dieses neue Gefühl, was man da hatte, ja, Wahnsinn, jetzt dieser Assistent, ja, das ist weg, ja, das ist nicht mehr vorhanden. Jetzt macht man sich eher wieder Gedanken über so negative Sachen, ja, was denn alles Google Home nicht kann, ja, statt was man damit machen kann. Weil eigentlich weiß man das ja schon Ewigkeiten, was man damit machen kann. Jetzt fragt man sich langsam, warum geht das noch nicht? Warum geht denn das noch nicht? Warum darf es noch nicht? Ja. Also Riesenfehler, einfach die Vorfreude ist weg nach so langer Zeit. Ja. Das ist, hier ist was bahnbrechend Neues, fantastisch, super. Ja. So, und dann wartet man fast ein Jahr und dann ist es eben nicht mehr neu und bahnbrechend, sondern dann ist es nur noch, ach, kriegen wir es jetzt auch mal endlich? Ja. Und deswegen natürlich ein großes Problem bei der Markteinführung meiner Meinung nach. Vielleicht kommt es in der großen Masse der Menschen gar nicht so an, weil die das vielleicht gar nicht so jetzt groß verfolgt haben, ja, und denken, naja, jetzt ist es halt auch bei uns da, müssen wir mal gucken. Ja. Die haben sich dann nicht weiter drum gekümmert. Die haben nicht jeden Tag drauf gewartet, bis es erscheint. Ja. Und ja, die könnten, also ich weiß nicht, wie das jetzt auf dem Massenmarkt aussieht. Ist das Teil überhaupt für den Massenmarkt? Ich weiß nicht. Also Amazon hat mit dem Alexa-Lautsprecher, mit diesem Amazon Echo sicherlich schon den Massenmarkt berührt. Ja, die Verkaufszahlen von dem Teil sind Wahnsinn im Vergleich zu den anderen Assistenten, inklusive Google Home. Und ja, deswegen denke ich, es ist zwar möglich, Amazon hat da als Vorreiter gespielt, aber was Google jetzt daraus macht, weiß ich nicht. Das muss man erst abwarten. Die Werbung allerdings, die da abläuft, die ist übel. Also da wird doch tatsächlich von der eigenen Google-Werbung werden da die Google Home-Benutzer in eine Schublade gepackt, nämlich in Leute mit Minderwertigkeitskomplexen oder mit mäßigem Selbstwertgefühl, ja, jetzt auch mal fühlen wie ein WIP. Aha. Und ich soll dich Boss nennen. Stimmt das? Ja, das stimmt. Ja, genau, ne? Damit das Mädel auch mal Boss genannt wird. Das ist sowas von peinlich und schlimm. Also ich weiß ja nicht genau, ob das so richtig ist. Ich hoffe, dass diese Werbung nie YouTube verlässt. Ja, und dass vielleicht im TV eine vernünftigere Werbung gemacht wird. Ich weiß gar nicht, was die da überhaupt geritten hat. Also, Werbung sollte einfach nicht von Hipstern in den USA gemacht werden, finde ich. Das geht einfach nicht, das kann nicht gut gehen. Ja. Dieses liberale Blabla ist zwar wunderbar, schön, toll in so einer Nische, ja, aber so für Massenwerbung absolut untauglich. Und ich glaube, das ist auch immer wieder das Problem, diese Präsentation in der Öffentlichkeit, ja, von Firmen wie Google, die da dann von den, sag ich mal, von der Großteil der Bevölkerung als idiotisch, unnütz und verrückt dargestellt werden, ja, weil es einfach nicht die Leute anspricht, die der Massenmarkt eben braucht, vor allem nicht in Europa. Ja. Naja, lassen wir es mal mit der Werbung jetzt bewenden. Ich hoffe, wie gesagt, dass die nie YouTube verlässt und für das TV also echte Profis engagiert werden, die eine Werbung machen, ja, und nicht irgendwie so ein Mädel bei Google oder was weiß ich. Ja. Und dann wird das Teil vielleicht dann doch noch aus den Nerdzimmern rauskommen und vielleicht auch mal auf einem Tisch einer normalen Standard 0815 Familie stehen, die nicht Transgender ist, ja, und nicht auf dem Hipster-Trip sind und ja, die einfach nur das Teil benutzen wollen. Fertig. So wie 80% eben der Standard normallos. Ja, ist ja schon fast so schlimm, ja. Normallos, unglaubliche Frechheit. Ja, aber tja, so ist es nun mal, ne? Also, ich bin ja auch kein Normales, sonst würde ich mir jetzt nicht schon seit November Gedanken drüber machen, über das Google Home. Aber das Problem ist, dass eben so Firmen wie Google auf den Massenmarkt eben angewiesen sind, auch für solche Sachen wie Google Home, dass das denen im Gehirn rumgeistert, ja, dass man eben mit sowas in den Massenmarkt kommen kann. Dann muss aber eben auch der Massenmarkt angesprochen werden und eben nicht nur diese 10% oder 10%, vielleicht 5% der Technik der Techies, ja, und dann, ja, muss man vielleicht was anderes machen. Jo, bestellt ist das Teil so gut wie, ach so, nee, halt, Moment, geht ja gar nicht, genau, ärgerlich, total ärgerlich, man kann sich nur auf eine Warteliste setzen, ja, das ist im Prinzip was vermutlich nichts anderes als ein Newsletter, Anmeldung, wenn also was Neues da, erscheint, ja, dann kriegt man eine Nachricht per Mail, jedenfalls musste man seine Mailadresse eingeben. Jetzt bin ich auf der Warteliste, wie süß, ja, und wenn ich jetzt hier auf den Store gehe, steht dann der Preis 149 Euro, ja, Shop Now, draufklicken und dann sieht man, ich bin auf der Warteliste, Leave Waitlist, ja, ich könnte jetzt rausgehen, das mache ich natürlich nicht, aber jetzt kann man sich also auf eine Warteliste setzen. Aber noch nicht bestellen. Ich möchte das Teil gerne rechtsverbindlich bestellen. Und zwar sofort. Ja, damit ich das auch sofort bekomme, wenn das rauskommt. Ich sehe schon wieder, wie das passiert. Ja, also man ist jetzt auf einer Warteliste für diese Benachrichtigung. Bis die Benachrichtigung dann im Postfach ankommt, beziehungsweise verschickt wird, ja, sind die Teile schon wieder vergriffen von den Leuten, die eben hier permanent gucken. Und genau das werde ich diesmal auch diesmal auch machen. Ich werde da am Tag 20 Mal drauf gehen und gucken, ob ich jetzt rechtsverbindlich bestellen kann, damit ich das Teil auch kriege. Ja, sonst geht mir es wie so oft, die Dinger sind weg, weil die werden sicherlich hier das anders einschätzen, ja, Massenmarkt hin, Massenmarkt her, die haben hier vielleicht nur ein paar hundert Stück zur Verfügung in Deutschland am Anfang, ja, und dann sind die ruckzuck weg. Und deswegen werde ich da nicht warten, bis der Newsletter kommt. Wenn ich zum Beispiel an Google Pixel gewartet hätte, bis ich die Benachrichtigung vom Newsletter bekomme, also von dieser, auch hier so eine Warteliste, wo man eben dann benachrichtigt wird, wenn das Google Pixel erscheint, dann hätte ich das erst zwei Wochen, ja, fast zwei Wochen nach dem Erscheinen vom Google Pixel hätte ich das bestellen können, ja, und da war es ausverkauft. Also diese ganzen Newsletter kann man vergessen. Ja, beziehungsweise diese Benachrichtigungen, die sind nichts wert. Ich hoffe, dass hier vielleicht, ja, aber es kann ja nicht sein, ja, weil es ja nicht über einen Account geht. Ah, egal, wir werden sehen. Bleibt mir nichts anderes übrig, als jetzt dauernd zu gucken. Sehr ärgerlich, dass man keine Vorbestellungen machen kann. Auch das wieder mir unverständlich. Ja. Da hätte Google auch doch planen können. Ja. Und ich weiß auch nicht. Nun gut. Also, wird es noch ein bisschen dauern, bis 8. August, dann wird es natürlich auch noch ausgeliefert, ja, also ich denke mal, dass ich dann mit etwas Glück vielleicht das Ding dann am 10. August oder sowas in den Händen habe, vermutlich wieder als einer der letzten dann, und dann kann ich dann so Fragen stellen wie, was ist 25 mal 83, genau. Das ist als Beispiel angegeben auf der Google Home Seite, ja. Oder Play Music by Sia. Also die Buzzwords lasse ich jetzt weg. Sia? Who the fuck is Sia? Was? Naja, okay, also das, ich hoffe, die haben auch noch andere Möglichkeiten da. Google Play Music wird ja da jetzt dann unterstützt werden. Sogar die Sachen, die man hochgeladen hat, ja, seit neuestem unglaublich. Und dann denke ich, wird es funktionieren. TuneIn soll funktionieren, steht da, aber das wird sich dann zeigen. Ne? Lampen steuern Google Home als Schaltzentrale für daheim, ja, das wird möglich sein, wenn IKEA denn für den Google Assistant endlich die Schnittstelle jetzt rausbringt, offiziell. Wie das genau ablaufen ist, das müsste dann in der Google Home App erscheinen und es wird sich dann zeigen, ob das auch mit dem Google Home Gerät funktioniert, denn es wurde bisher nur gesprochen vom Google Assistant. Der Google Assistant, wissen wir ja aber, ist nicht gleich Google Assistant. Es gibt Google Assistant für Allo und Google Assistant für ein Pixel und den Google Assistant im Google Now. Ja, und nicht jeder Assistant unterstützt die Funktion von dem anderen Google Assistant. Ja, verwirrt? Ha, das ist noch nicht schon der Anfang, aber ich lasse es damit auch bewenden. Sprich, es ist gar nicht sicher, dass IKEA eine Schnittstelle hat zu Google Home. Sie haben nur gesagt, sie haben eine Schnittstelle zu dem Google Assistant. Und zu dem Zeitpunkt, wo die das gesagt haben, war für den deutschen Markt nur der Google Assistant im Pixel Smartphone verfügbar. Dass der im Allo unterstützt wird, glaube ich eher weniger, weil der hat noch weniger Funktionen in dieser Richtung als der Google Assistant auf dem Pixel. So. Ja, dann seinen Chromecast mitsteuern. Auch das, interessant, wird ja dann gehen. Ja, das, was eben jetzt mit dem Google Assistant im Pixel nicht funktioniert, zu sagen, zeig mir das Musikvideo von was weiß ich, Juro Juri auf YouTube am TV. So, und dann schickt er das auf den Chromecast und dann geht es. Und das geht eben zum Beispiel nicht auf den Pixel. Ja, das müsste man dann per Hand, müsste man dann den Chromecast starten. Vollkommener Blödsinn, aber das hat sich an anderer Stelle schon kritisiert. Hi-Fi Sound ist mittlerweile für mich absolut vollkommen uninteressant geworden, weil ich jetzt dank meiner lauten Umgebung sowieso auf Kopfhörer umgestiegen bin. Das heißt, als Musiklautsprecher wird das Teil eh nicht genutzt werden. da wäre es mir schon wichtig, dass die gesprochenen Anweisungen vom Google Home laut, klar und deutlich rüberkommen. Das, was ich da also aus dem Google Pixel höre, das wäre für eine Benutzung von, also vom Wohnzimmer, gut, das ist nicht sehr klein, das Wohnzimmer ist schon ein bisschen größer, aber wenn das so mitten vom Zimmer steht und ich bin da am einen oder am anderen Ende und spreche da, dann muss mich das Teil erstmal super gut verstehen können, ja, und auch die Antwort muss eben laut, sehr laut und klar und deutlich gegeben werden. Ja, dann werden wir sehen, wie das darüber kommt. Mit dem Google Pixel ist vollkommen unmöglich, das zu realisieren. Klar, das ist natürlich auch wegen den Mikrofonen bedingt. Also, wenn das auch nur 3 Meter von mir weg ist, muss ich kreischen. Ja, ich müsste die Zehen im Auto, ich meine, im Auto ist es ja immer, ist ja der Google Assistant im Pixel besonders wertvoll, ja, weil dann braucht man nicht die Flossen vom Steuer zu nehmen, sondern dafür ist es genau perfekt, ja, dann kann man auch mit dem Google Assistant zum Beispiel sagen, play my actual playlist, ja, und dann fängt er an, eben die Playlist zu spielen, die man vorbereitet hat, ja. Das ist Gold wert, ja. Und ja, was passiert da, ne? Also so ab 80, 90, ne, dann muss ich da schreien, Google, ja, play the actual playlist. vollkommen verrückt ist. Und dann muss ich 3-mal wiederholen, dann spielt er irgendeine andere Gruppe, die irgendwie so ähnlich heißt wie Playlist, ja. Und ne, naja, was soll's. Ihr müsst euch mal vorstellen, letztens wollte ich Echo Smith, ja, Cool Kids spielen und der hat mir irgendwas von Aerosmith vorgespielt. Ich hab gedacht, jetzt müsste man Radio kaputt treten, ja. Naja, gut. Schöne, bunte Untersetzer, ja. Lautsprecher-Grills gibt's da auch, ja, die kann man abnehmen, normalerweise ist das weiße dabei, kann man abnehmen, kann farbiges reinmachen, der Preis für diese Dinger ist absolut lächerlich, 42 Euro, ja, damit man statt dem weißen auch einen schwarzen oder so ein bronzefarbenes Teil hat, ja, okay, also ich hätte mir jetzt so zum Beispiel Knallgrün gewünscht, so dieses Neongrün oder Neonorange, so wie es auch die Chromecasts gibt in den Farben. Jetzt kommt da so ein Bronze, Schwarz und eben das Weiße, was mitgeliefert wird. Dann, ehrlich gesagt, ist mir das auch egal, dann bleib ich bei dem Weißen eben. Ja, furchtbar. Die Spezifikationen, wollen wir die mal durchgehen? Ja, warum denn eigentlich nicht zu gegebenem Anlass? Ja, ich gehe nochmal zurück hier. So, also das Teil ist aus. Ah, gut, die Maße bringen jetzt nichts groß. 1,80 Meter Powerkabel ist dabei. Das ist zu wenig. Da muss ich mir was einfallen lassen. Die Steckdose ist einfach viel zu weit weg. Das wird sowieso noch ein riesiges Problem geben. Wo stelle ich das Teil im Wohnzimmer hin? Ja. Soll ja möglichst zentral stehen, aber es darf auch nicht zu weit von der Steckdose entfernt sein. Ja, am liebsten wären wir es natürlich auf den Tisch, aber naja, gut. Mal gucken. Es ist ein Stromadapter dabei. Warum? Das Teil wird nicht über USB betrieben. Das finde ich äußerst schade. Offenbar hat man aber etwas mehr Power gebraucht. Und da kommt meine nächste Frage und das ist genau das, was ich vorher gemeint habe, ja. Diese Euphorie ist jetzt weg, jetzt kommen eher die negativen Fragen, die also auf, ja. Und da kommt zum Beispiel jetzt die Frage auf, wenn das Teil einen Stromanschluss mit 16,5 Volt braucht und mit 2 Ampere maximal, wie ist denn da die Stromaufnahme, ja, im Standby-Modus, beziehungsweise im ist ja immer im Listen-Modus, ja, wie viel Watt wird da verbraten? Und da ich extrem auf Stromsparen achte, wird das eine zentrale Frage noch für mich werden. Ja, letztendlich kann ich das nur dann selbst prüfen, wenn ich das Teil natürlich habe. Und deswegen bin ich schon mal gespannt, was da mein Durchgangsstrommessgerät dazu sagt, ja, wie viel dann effektiv verbraucht wird. Die unterstützten Audioformate sind vielleicht interessant. HE-AAC, LC-AAC Plus, ja, MP3, Vorbis, also auch Vorbis, WAV und FLAC wird hier unterstützt. Das ist schön, das gefällt mir. Wireless-Verbindungen werden natürlich die BGN und AC-Netzwerke unterstützt. Auch das ist schön. Es sind zwei Lautsprecher drin, ja, und für die Spracherkennung ein Mikrofon, das eben auch für weitere Entfernungen die Stimme aufnehmen kann. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist nämlich eben genau das Problem beim Smartphone. Ich bin entsetzt, dass da offenbar nur ein Mikrofon eingebaut ist. Ja. Ich hoffe, dass das dann so gut funktioniert wie mit dem Amazon. Die haben dafür, glaube ich, 7 Mikrofone. Ja. Oder 6 Mikrofone. Bei den Lautsprechern weiß ich auch nicht genau. Da stehen 2 Lautsprecher im Prinzip. Und also plus ein Dual 2 Zoll Passive Radiators. Keine Ahnung, was die damit meinen. Auch das wird sich dann erst noch zeigen. Ja, es hat als Anschluss nur diesen Power-Eingang. Also Leute, leider keinen Ausgang für eure Stereoanlage, wie zum Beispiel das der Echo Dot bietet. Ihr seid also auf diesen internen Lautsprecher angewiesen, ja. Wenn ihr einen Chromecast Audio habt, könnt ihr natürlich da, so hoffe ich zumindest, auch Audio-Streams umleiten eben auf euren Audio-Chromecast. Von daher dürfte es dann wieder in Ordnung sein, ja, denke ich mal. Weil man kann dann eben den Rest quasi für die Sprache benutzen, ja. Und dafür dürfte der Lautsprecher oder die Lautsprecher mehr als ausreichend sein. Das Design gefällt mir eigentlich recht gut, muss ich sagen. Und ja, es integriert sich eigentlich ganz gut in möglichst viele Umgebungen. Das fällt nicht weiter auf, das Teil. Und ich glaube, das ist auch ganz gut so. Ja. Alles andere wird sich dann zeigen, wenn das Ding da ist. Erst dann kann ich es natürlich testen und dann werden wir weiter gucken. So. Jetzt komme ich gleich mal zu den News. Wir haben ja jetzt schon wieder 24 Minuten über das Google Home gequatscht, obwohl es noch gar nicht auf dem Markt ist. Ne? Mal sehen, was das am 8. August gibt. Zum Thema Assistance aber. Die perfekte Newsmeldung: Alexa gibt's nun auf dem HTC U11 und damit schlechte Zeiten für den Google Assistant, der wird nämlich von HTC komplett weggedrückt. Stattdessen wird eben der Dienst von Amazon Alexa eben hier laufen und das seht ihr schon, meine Befürchtung, die ich die ganze Zeit auch hatte, dass eben Amazon mit Alexa eben schon so viel in Besitz genommen hat, ja, dass das eben auch irgendwann Auswirkungen haben kann. Und jetzt haben wir den Salat, das HTC U11 mit Alexa statt Google Assistant. Was soll das? Ja. Und das ist einfach schlimm. Hm. Da hat Google einfach ein bisschen zu lange gewartet, ja. Dass das ausgerechnet HTC jetzt noch macht, das ist ja eigentlich ein Schlag in die Magengrube für Google. Und, tja, ich weiß auch nicht, was da los ist. Ich hätte es nicht gedacht. Das U11 mit Google Assistant wäre eigentlich eine schöne Sache gewesen, ja. Aber jetzt dass das eben hier so jetzt propagiert wird mit Alexa, ist schon, ja, eigentlich schon ein Unding für Google, meiner Meinung nach. Das Essential Phone ist auf dem Weg nach Europa und Japan. Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen. Eigentlich war das, sollte das schon längst da sein, aber das wurde verschoben. Ja. Da gab es offenbar große Probleme. Die Firmen sind sauer, Leute sind abgesprungen aus der Führungsriege da von Essential offenbar. Da komme ich gleich noch dazu. Und was ist denn hier los? Jetzt soll es trotzdem in absehbarer Zeit eben kommen und auch eben in Europa und das ist ja eigentlich eine gute Nachricht. $699 ist immer noch ein ganz schöner Batzen Geld, ja, in den USA. Bei uns wird es mit viel, viel Glück 699 Euro kosten, vielleicht auch ein bisschen mehr leider. Damit spielt natürlich das Essential in einer ganz großen Liga mit. Da weiß ich nicht genau, inwiefern das da jetzt sich absetzen kann. Allein diese 360-Grad-Kamera, die man anklipsen kann, weiß nicht, ob das reicht. Dann schon eher vielleicht dieses, dass es eben ja quasi links, rechts und oben komplett ohne Rahmen ist, sozusagen nur unten ist ein Rahmen, ja, und also so ein Bessel. Und das sieht nach richtig noch was aus, quasi das, die Kamera ist im Display mit drin, wirklich, also die Front-Facing-Kamera wirklich gut gemacht, aber ja, das wird sich dann zeigen, inwiefern das dann ausreicht, eben als besonders Alleinstellungsmerkmal, weil bei dem Preis eben doch schon ein paar, ja, große oder sagen wir mal, ein paar gute Konkurrenten mit im Spiel sind. Obwohl das, hatte ich ja schon gesagt, von der technischen Ausstattung her recht gut ist. Aber das alleine, es gibt eben auch noch andere Smartphones mit dieser technischen Ausstattung, die recht gut sind. Und tja, wird es halt eben schwierig. Ja, die Verzögerungen haben dazu geführt, dass zwei Top-Leute bei Essential gegangen sind. Die sind einfach gegangen. Was ist denn hier nur los? Ja, das ist nicht gut für eine Firma, die gerade eben ihr erstes Smartphone auf den Markt bringt, ja, das schon quasi vor der Veröffentlichung wegen der Verzögerung zwei Leute hier das Weite suchen. Uiuiui, das hat keine gute, das bringt keine gute Nachricht rüber an die Investoren auch. Und ich hoffe, dass das Teil jetzt ganz, ganz, ganz schnell auf den Markt kommt, damit die Gläubiger auch sehen, hier tut sich was. Und das, die zwei, wo weggegangen sind, das waren nur Clowns, ja, die sich da wichtig tun wollten. Und ja, ansonsten könnte das nämlich das Signal sein, dass es da größere Probleme gibt und deswegen eben sich das Ganze so verzögert. Ja. Also da werden wieder die Spekulationen natürlich hochquellen, aber es ist keinesfalls ein gutes Zeichen für das Essential Phone. Ja, wie so oft bei Samsung, ne? SD-Slot ist ein leidiges Thema. Auch beim Galaxy S8 ist der SD-Karten-Slot kaum brauchbar, denn es ist kein Adaptable Storage möglich. Das ist natürlich äußerst peinlich für ein Gerät, das 64 GB Speicher hat in dieser Zeit und keinerlei Möglichkeit bietet, durch Adaptable Storage den echten Speicher auszubauen. Ja. Stattdessen kann man wieder nur das machen, was eben seit Android 6 möglich ist auf die SD-Karte, nämlich ein paar Daten auslagern, die eben dann wiederum nur für bestimmte Apps mit den entsprechenden Zugriffsrechten eben ja, zu nutzen ist. Ganz, ganz schlimm meiner Meinung nach und viele Apps mittlerweile haben schon gar keine Funktion mehr, um auf die SD-Karte was auszulagern. Ja. Und dann sitzt man eben fest mit diesen 64 GB, was einem zwar jetzt erstmal als viel erscheint, aber das ist ganz, ganz schnell, ist das verbraten. Das sind erstmal schon etliche Gigabyte weg. Ich schätze mal, dass es wieder so etwas 7 GB sind, die einfach schon mal weg sind für das OS, ja. So dass ich mal ja auf etwa 56 Gigabyte frei tippe, dann Standard-Apps drauf, ja, und dann hat man vielleicht noch 50 Gigabyte, ja, und dann ja, hat man eben schon wieder für Spiele und so weiter, muss man dann schon wieder rumrechnen. Ja. Rumrechnen zum Beispiel beim Pixel mit 128 GB muss man da jetzt nicht, das habe ich auch gemerkt. Allerdings, ganz klar, da nimmt man ein paar Videos auf und 240 Frames pro Sekunde, so Zeitlupen-Videos, ja. Und ja, macht halt ordentlich Bilder und dann wird der Speicher schon wieder eng. Ja. Zum Glück sind das Sachen, die zumindest bei der Kamera-App von Google, ja, das könnte man dann auf den externen Speicher auslegen. Ob das auch, hoffentlich auch bei der Kamera vom S8 funktioniert, ich gehe mal davon aus, wenn nicht, wäre das ja eine Katastrophe überhaupt. Ja, also wenigstens das ist, hat man noch einen Schutz. Aber wenn ich dann sehe, was hier für Apps angeboten werden, die mittlerweile 2 bis 3, 4 Gigabyte haben. Ich habe sogar schon eine App gesehen, die hat 6 Gigabyte. Da ist 6 Gigabyte. Ja, eine App. Ja, und das ist dann schon übel. Außerdem gibt es immer wieder auch Apps, Streaming-Apps, die zum Beispiel den externen Speicher nicht benutzen aus Sicherheitsgründen. Die wollen den internen Speicher benutzen. Dann sind die vielen Daten, die abgelegt werden bei den Apps. Ja, also da kann man, da geht mal in eure Liste rein und guckt mal, wie viel Daten da anfallen. Und oftmals sind eben die Daten nur auf das, eben wieder aus Sicherheitsgründen, nur auf dem Gerät ablegbar. Dann ist zwar zum Beispiel die App hat nur 30, 40 MB, ja, und dann steht dort 1,7 Gigabyte Daten im internen Speicher. Boom. Ja. Und schon, ja, ich sag's ja immer wieder, aber im Prinzip die Erfahrung, die Praxis zeigt einem das dann ganz schnell, dass man immer wieder an die Grenzen kommt. Und so viele Leute haben total instabile Handys, weil einfach nicht genug Speicher frei ist. Denn es muss auch ein bisschen Speicher frei sein. Ihr müsst also durchaus 1 oder 2 Gigabyte Minimum frei haben, damit Android auch richtig rumwerkeln kann. Ja. Das merkt man immer wieder, sobald diese Grenze überschritten ist. Ja. Dann fängt das Handy an, instabil zu werden. Das können auch viele Pokémon Go-Spieler mittlerweile sagen. Ja. Das ist nämlich eins der Hauptgründe, warum Pokémon Go zum Beispiel nicht richtig funktioniert, obwohl die App gar nicht so viel Speicher braucht. Aber da wird halt sehr viel gepuffert. Da wird sehr viel ausgelagert, rumgeschaufelt, ja, speichermäßig. Und dann sind es die Leute, die dann eben da stehen und es geht nichts mehr. Es ist alles super langsam, ultra langsam, ja, und das Handy geht in die Knie und dann stürzt auch ab. Tja, da kann man nichts machen. Doch, da kann man was machen. Mehr Speicher. Schade also, ein tolles, teures Flaggschiff-Smartphone, das wieder Adaptable Storage nicht nutzt, deswegen gibt es gleich eine Abwertung, eine Riesenabwertung. Genau. 100 Millionen Downloads für Google Duo, ja. Während Google Allo von den Kritikern ja immer sehr stark angegriffen wird, mit Erfolg auch, ja. Also die Diffamierung in der Tech-Presse gegenüber Google Allo hat also gewirkt, ja. Man hat es ja von Anfang an, also eigentlich das, was man vorher immer von Hangouts wollte, hat man dann bei Allo ja kritisiert, in der weiten Breite der Tech-News, ja, und da haben die mal so richtig schön Google wieder können ans Bein pissen, ja, Das ist ja so richtig schön, vor allem ne, bei den Apple-geführten Redaktionen, ne, wo dann die Redakteure mit ihrem iPhone da hocken und dann gezwungen werden, einen Artikel über Android zu schreiben. Die verdammte Scheiße da. Ja. Aber bei Google Duo hat es nicht geklappt. Ja. Sie haben es zwar probiert, auch da hieß es dann auf einmal, ne, ach, Google Duo ist so ein Blödsinn, da wird sich nie durchsetzen, so ein Kram da, ja. Google macht alles falsch und das Ding kann ja nur Videochat, was ist denn das? Ja, ja und jetzt sind es 100 Millionen Mal down geloadet worden in 11 Monaten und das bedeutet für eine Videochat-Applikation der absolute Renner. Ja? Denn tatsächlich ist es so, dass Videochat etwas ist, wo auf dem breiten Markt überhaupt nicht angekommen ist. Von daher sind diese 100 Millionen ein recht guter Achtungserfolg, muss man sagen. Und man hat jetzt auch immer weiter das Ganze verbessert. Und jetzt habe ich gerade auch gelesen, Artikel, für eine Minute Videochat braucht Google Duo nur 8 MB. Und das dauerhaft auch bei langsamen Netzwerken funktioniert dieser Videochat ohne große Probleme, ohne große Abbrüche und mit wenig Traffic. Mit wenig Traffic. Und das ist doch schon mal nicht schlecht. Das heißt, 10 Minuten telefonieren, nur 80 MB Videochat, ja, nur 80 MB. Davon können andere Videochat-Apps nur träumen und wenn die in dem Bereich liegen, vom Datentransfer her, dann ist die Bildqualität grottenschlecht. Und bei Google Duo sieht es top aus. Ja, dem VPN-9-Codex sei Dank, WebM is live. Ja. Da sieht man mal, was alles möglich gewesen wäre. Ja. Aber naja, das mit den Standards hatte ich ja schon mal erwähnt. Ja. Wenn es die Welt so will, dann kriegt's die Welt eben auch. Da muss halt ein paar Jährchen länger dauern, bis die technische Entwicklung voranschreitet. Ist halt nun mal so. Aber bei Google Duo, da wurde dann eben der richtige Codec benutzt und da sieht man dann, was eben möglich ist mit extrem wenig Daten. Ja, ja dann was haben wir noch? Oh ja, wieder viele neue Updates für Google Allo in V14, ja, in der Version 14. Da geht's wieder rund und zwar hat man Neuigkeiten im Bildeditor. Ja, man hat auch, also es ist noch nicht alles freigeschaltet, es wird noch freigeschaltet, größtenteils einen Regler beim Abspielen von Audio-Messages. Ja, bisher konnte man ja ein Audio-Message aufnehmen und dann abspielen. Man konnte aber jetzt nicht vor- oder zurückgehen, ja, innerhalb der Aufnahme. Das ist jetzt möglich. Man hat hier so, wie man das gewohnt ist bei Musikplayern, ja, so einen Knopf, wo man dann eben wieder verschieben kann auf dem Touchscreen. Das ist gar nicht schlecht. Und es sind noch viele andere Sachen vorbereitet. Ja, wie gesagt, es ist noch nicht alles aktiv. Dieser verbesserte Bildeditor wird auch sehr, sehr interessant werden. Aber ich glaube, der ist schon aktiv, glaube ich. Also den habe ich schon hier bei mir drin. Und zwar kann man jetzt auch Stickers. Es sieht also zunächst mal ein bisschen anders aus. Ja. Das Ganze. Ich starte das jetzt gerade mal hier. So. Das sieht jetzt ein bisschen anders aus, die Fläche, wo man das auswählen kann, die Werkzeuge und so weiter. Ja. Dann kann man Sticker auswählen, ja, und kann die dort einfügen in das Bild. Die Zeichenwerkzeuge sind etwas verbessert worden. Ja, man kann jetzt auch schön was highlighten und so. Ja. Das macht richtig schön Spaß. Und ja, die Texte, gut, da hat man jetzt nicht viel gemacht. Das geht nach wie vor ganz normal. So, ja, kann man es dann per Hand verschieben, aber jetzt keine Front-Einstellung oder sowas. Ja, Also es tut sich immer was. Bei Google gibt es mittlerweile so viele Neuerungen jeden Monat, muss ich sagen. Eigentlich fast jede Woche, ja, im Moment. Das macht richtig Spaß, da zuzugucken, wie sich das Teil weiterentwickelt. Ja. Demnächst soll ja auch dann eben der Desktop-Client rauskommen. Ja. Und da kann man dann alle da gespannt sein drauf, was denn als nächstes noch kommt. Also der Audio Clip Layer wurde verbessert. Für Android O wird es Notification Channels geben, so dass man auch da das besser abschätzen kann, wann, wie, wo eine Notifikation, eine Benachrichtigung eben reinkommt. Ja. Der verbesserte Bildeditor, der dürfte bei euch auch schon freigeschaltet sein jetzt. Und es gibt noch andere kleine, wie gesagt, Sachen, die da gemacht werden. Ja, es wurde noch was gemacht, und zwar, wenn man jetzt was also shared, also teilt, ja, dann wird noch so eine Zeile eingefügt, ja, wo das dann herkommt, ne? Also für Allo dann halt, ne? Nicht schlecht. Jo, dann gucken wir mal, was haben wir denn noch? Honor 9 gibt's jetzt in einer Version mit 6 GB RAM und 128 GB Storage. Ihr seht, selbst Honor, die ja eigentlich recht günstig sind, haben schon mehr Speicher jetzt als das Flaggschiff von Samsung. Eigentlich müssen die sich voll schämen, das muss man echt sagen. Die müssen sich voll den Grund und Boden schämen. Nämlich jetzt wird die Version vom Honor 9 ausgeliefert mit 6 GB RAM und 128 GB Storage mit sage und schreibe nur 499 Euro. Ist das denn nicht der Wahnsinn? In Europa übrigens auch erhältlich. Das Ding erinnert mich total irgendwie an das HTC U11, zumindest von der Rückseite her. Interessant mal wieder. Hat eine 12-Megapixel-Kamera, kommt mit dem recht schnellen Kirin 960 Chipset von HiSilicon, also Huawei Eigenproduktion auf dem Markt, wie gesagt, sehr gutes Teil, kann also durchaus mit der übermächtigen Konkurrenz Snapdragon mithalten da, 5,15 Zoll Full-HD-Display. Und zusätzlich zu der 12-Megapixel RGB-Kamera befindet sich auf der Rückseite noch ein 20-Megapixel Monochrom Shooter, der dann also für recht gute Kontraste sorgt. Wie das in der Praxis ist, kann ich nicht sagen, habe ich noch nicht gesehen. 8 Megapixel Front-Facing-Kamera, Bluetooth 4.2 und 3200 mAh Akku, damit das Teil auch einigermaßen lange läuft. EMUI 5.1 ist drauf und das ist basierend auf Android 7.0. Ja. Ich glaube, mehr kann man da nicht erwarten. Doch, dass vielleicht regelmäßig Updates gibt, das ist natürlich wieder eine andere Geschichte. Aber zumindest für die eine Runde für das Android 8 haben ja da erstaunlich viele bekundet, dass sie dann eben doch ein Update bringen. So auch Huawei. Deswegen dürfte man das hoffen, dass da eben auch Android 8.0 erscheint, sobald es rauskommt. Ja, sobald es rauskommt, habe ich mir ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt. Irgendwann, nachdem es rauskommt, besser gesagt, ne? Ja. Google Play Protect schützt nun euer Android-Handy. Es hat angefangen, die Auslieferung hat begonnen von dem neuen Google Play Protect. Da merkt ihr eigentlich so nichts davon, denn das ist Teil der Google Play Services und es wird einfach geupdatet, teilweise serverseitig, teilweise in eurem Smartphone. Ja. Und dann ist euer Smartphone noch besser geschützt als sowieso schon. Bisher war das recht gut gelaufen eigentlich. Ja. So ein Check-up hat im Hintergrund schon des längeren stattgefunden. Ja, also Google hat da auch Apps überprüft, sogar die, wo nicht von eurem vom Play Store kamen, ja, ob da irgendwelche schädliche Wirkungen auf das System gemacht werden. Das hat man Verify Apps genannt, ja. Jetzt hat man es ein bisschen umfirmiert, ja, und jetzt heißt es Google Play Protect, was ich finde auch ganz gut ist, dass es ein bisschen weiter in den Vordergrund rückt, dass ihr so ein System habt. Es wurde natürlich noch einiges verbessert daran und die Präsenz ist jetzt eben auch da für Display Protect. Und das zeigt dann eben den Leuten, dass hier ein System am Werkeln ist, das euer Handy schützt vor Malware und so weiter. Dass das System schon seit Jahren arbeitet und zwar ziemlich verlässlich, ja, das ja, wusste man vorher nicht und das ist fast schon schlimmer, oder beziehungsweise die breite Masse wusste es nicht und das ist fast schon schlimmer, als wenn da gar kein Schutz drin wäre, wenn da so ein Schutz drin ist, aber die Leute denken, das Handy ist ungeschützt und dann installieren die so ein Kram wie McAfee oder sonst was drauf, wo die Handys runterziehen und das dann gleich gar nichts mehr richtig funktioniert, kann man gleich vergessen. Braucht ihr nicht, brauchtet ihr vorher nicht, ja, so Sicherheitskrams da wie McAfee oder Security, Lookout Security oder sonst irgendein Kram, ja. Es macht euer Smartphone nur langsamer und absturzfreudiger, ja. Ist vollkommen unsinnig, haben auch Tests ergeben, dass so gut wie überhaupt gar keine Schutzfunktion von diesen Programmen überhaupt erfolgt, ja. Braucht man auch nicht, weil der Schutz ist bereits eingebaut, jetzt nochmal überarbeitet und schön gebrandet mit Google Play Protect. Ja, Google hat auch noch eine andere App rausgebracht, Motion Still App. Ja, die gab es lange Zeit nur für iOS und jetzt gibt es die auch für Android. Mal wieder so eine traurige Geschichte, aber nun denn, was kann das entgegen dem, was der Name so sagt, ja, ist jetzt dieses Motion Still App, ja, kann man, naja, sagen wir mal, GIFs aufnehmen, ja, also diese ja, animierten Bildchen kann man da aufnehmen. Das ist erstmal, finde ich, was Positives, ja, schöne Sache. Man hat auch ein Fast-Forward-Feature, das finde ich fast noch interessanter, und zwar kann man also die Sache, die man aufnimmt, bis zu einer Minute, ja, und kann das dann von der Geschwindigkeit her erhöhen, von einfach bis zu achtfach, was ich ganz, ganz praktisch finde. Denn nicht nur so ein Zeitlupen-Video hat was, sondern auch, wenn man etwas schneller, also im Zeitraffer quasi, ablaufen lässt, ne, kann man also eine Minute achtfach schneller machen. Gerade wenn man etwas in einer kurzen Sequenz unterbringen will, ist das Beschleunigen eigentlich ein ganz gutes Mittel, um möglichst viel reinzupacken in möglichst kurzer Zeit. Und wie gesagt, eben GIF-Bilder, die man da aufnehmen kann, die Motion Stills, ja. Die App ist irgendwie ganz anders von Funktionsumfang her als die iOS-App. Auch da weiß ich nicht, was Google geritten hat, ja. Aber trotzdem ist es für einige Sachen gut geeignet. Es gibt allerdings von anderen Herstellern, gerade für GIF aufzuzeichnen, schon so viel bessere Produkte. Also man muss eigentlich nicht unbedingt auf diese Motion Stills App von Google zurückgreifen. Da gibt es schon wesentlich Besseres. Ja. Unter anderem auch von DoYou. Also die, wo den DoYou Recorder gemacht haben. Das war ja mal App der Woche, DoYou Recorder. Und die haben jetzt ein eigenes System gemacht mit irgendwas mit DoYou GIF. Genau, DoYou GIF Maker. Genau. Das ist ein Video to GIF und GIF Editor. Ja, damit kann man dann komfortabler noch, ja, und mit wesentlich mehr Möglichkeiten, viel mehr Möglichkeiten, ja, GIFs erstellen. Auch da kann man die Geschwindigkeit einstellen. Man kann Teile ausschneiden, die man als GIF machen will, Texte hinzufügen. Ja, das ist zum Beispiel bei der iOS-Version von Google Stills möglich, aber nicht bei der Android-Version von Google Stills. Da kann man keinen Text hinzufügen. Ja, und viel, viel mehr noch. Und die App ist übrigens auch kostenlos. Ja, Wahnsinn. Ne? Jetzt habe ich mir selbst hier eine Möglichkeit genommen, wieder eine schöne App der Woche zu machen. Ne? aber okay, na, was soll's. DoYou GIF Maker. Vielleicht werde ich das nochmal prüfen und dann kannst du ja auch nochmal App der Woche werden. Warum denn nicht? Ja, wenn es verdient hat, dann kann das auch App der Woche werden. Muss allerdings erst auf Herz und Nieren testen. Einen Link setze ich schon mal dazu jetzt, ja, damit ihr den jetzt schon mal euch angucken wollt, wenn ihr eine auf jeden Fall bessere Alternative wohl zum Motion Still App von Google. Ja, dann komme ich mal zu der Community. Wie gesagt, viel war nicht los. Ihr springt als manchmal diese Kommentare rum hier bei Google. Da muss ich jetzt nochmal schauen. So, ei. So, sollen wir kurz warten. Da. Und zwar, genau, der Alexander hat geschrieben, Google Home ab 8. August für 150 Euro in Deutschland. Yep, genau. Das wird sicherlich ein Thema im nächsten Uncast. Somit geschehen, es war mir ein Vergnügen und es wird auch noch ein großes Thema werden, sobald ich das Teil hab. Ja, dann nehme ich das Teil auseinander, ne, aber nicht wörtlich nehmen, ja. Und zeige euch dann mal, was das und wie das da abgeht, ob es was taugt. Ja, bin schon mal gespannt. Weiter schreibt Alexander, weil ich nicht sicher war, ob sich das Warten lohnen würde, habe ich bereits vor circa einem Monat einen aus den USA importiert. Der funktioniert auch mit ein paar Einschränkungen in Deutschland ganz gut. Er spricht und versteht nur Englisch. Es gibt keinen Multi-User-Support, also der Google Assistant unterscheidet nicht zwischen verschiedenen Personen. Netflix-Wiedergabe auf Android-TV starten ist nicht möglich. Und Nachrichten senden, Hangouts-E-Mail funktioniert nicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur eine Einschränkung ist, weil das ein US-Gerät ist und das jetzt in Deutschland betrieben wird, weil zumindest ein Multi-User-Support müsste das Teil ja haben. In den USA hat es das Teil jedenfalls schon. Es war noch nicht so lang, aber das ist ja verfügbar. Ja. Das mit der Netflix-Wiedergabe weiß ich nicht. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass es auch vielleicht generell nicht so funktioniert. Ja, weiß nicht. Nachrichten senden, also zumindest ein SMS müsste gehen. Ja. Aber das könnte dann auch wieder damit zusammenhängen, wenn es nicht funktioniert, dass es eben ein US-Gerät ist, das in Deutschland ist. Interessant übrigens auch, also Vorsicht mit diesen, mit den Imports, das ist auch etwas, was ich so befürchtet habe, deswegen habe ich mich hier auch dagegen gesträubt, jetzt auf irgendwelchen, ja, sagen wir mal, grau Importen oder so dunklen Quellen irgendwas zu bestellen, ja, weil das Teil eben nicht für unseren Markt gedacht ist, da kann es eben Schwierigkeiten geben, weil die Google Services, die überprüfen natürlich die IP-Adresse. Hat man dann keine US-IP-Adresse, dann werden diese Dienste nicht funktionieren, ob man Google Home hat oder nicht. Ja, das ist leider ein großes Problem. Dann schreibt Alexander weiter, ich weiß nicht, ob alle Punkte mit der falschen Region zusammenhängen oder ob der Google Assistant das generell nicht kann. Aber ich hoffe mal, dass dann ab August zumindest die ersten beiden Punkten auch hier gehen werden. Also können tut es der Assistant auf jeden Fall in den USA. Hoffentlich tut es auch bei uns. Was das Google Home bei uns überhaupt kann bei Erscheinen, das wird sich noch zeigen. Dann Update, der folgende Absatz stimmt nicht mehr. Noch ein Hinweis für alle, die sich wie, brauche ich eigentlich jetzt auch nicht vorzulesen. Ne? Genau, das ging nochmal um das Google Music, um die Google Music Sachen, dass man da ein Abo braucht und so weiter. Aber wie gesagt, das ist dann eben nicht möglich. Dann nochmal kurz Update, also nochmal Alexander Update. Tja, das passiert, wenn man den Uncast erst am Dienstag hört. Ja, genau, ne? Also, ne? Wie in der Folge 366 richtig berichtigt wurde, funktioniert jetzt die Wiedergabe der Musik aus der eigenen Bibliothek am Google Home. Ich habe es gerade erfolgreich getestet, das freut mich sehr, denn das war für mich einer der Kaufgründe. Beim Amazon Echo habe ich in Prime Music zwar ein gewisses Musikangebot, aber es ist doch meistens nur 5 bis 6 Lieder pro Band, oder jedenfalls kommt es mir so vor, so dass man ständig die gleichen Lieder hört. Von Google Home versprach ich mir Vielfalt von den Bands aus meiner Sammlung, die ich somit jetzt auch bekomme. Ja, na, allerdings, also das mit dem Prime Music, das habe ich schon gemerkt, das ist so wie so ein Radiosender, aber wirklich wie so ein Radiosender, wo dann immer so das Ganze, so von morgens bis abends immer das gleiche dudelt. Ja? Das ist so ein paar Wochen lang, dann kommen ein paar andere Lieder und dann dudelt das wieder ein paar Wochen. Ne? Ja, genau, deswegen höre ich kein Radio mehr. ja, gut, also eigentlich habe ich dazu schon alles gesagt. Wir müssen halt jetzt warten, am 8. August wissen wir mehr und vor allem, was für Funktionen dann freigeschaltet werden, um die Euphorie noch weiter ein bisschen zu dämpfen, ja. Es gibt ja auch bis heute Sachen, die eben in unserer Region nicht funktionieren mit Produkten, die eben in anderen Regionen einwandfrei funktionieren, auch von Google. Und das ist eben ein großes Problem. Ich erinnere da nur an Fotos. Also das, was Google Fotos in den USA kann, ist unglaublich, unglaublich viel besser als das, was die Google Fotos Apps hier kann. Das ist eigentlich schon ein Affront. Aber ich weiß nicht, was damit spielt, die Angst vor Google, vor den Behörden oder ich weiß es nicht. Ja, ich sag's immer wieder, ja, Gesichtserkennung in meinem privaten Album, wer mir das verwehrt, ja, der kriegt von mir eigentlich nur einen Stinkefinger gezeigt. Und wer da schuld ist, ja, ich weiß es nicht, aber mein lieber Mann, ja, ich weiß auch nicht mehr. Gut, dann komme ich jetzt zur App der Woche zum Schluss. Jawohl, genau. Und was haben wir? Heute wird's RTRT. Genau, es gibt Artridge. Draw, Paint, Create. Und ich hoffe, ihr hört heute noch den Netcast an. Denn dann könnt ihr das noch heute für 10 Cent bekommen. Diese App, die kostet normalerweise um die 6 Euro. 10 Cent. Ja. Für dieses hübsche, schöne Programm Draw, Paint und Create. Genau. Entgegen von dem, was jetzt vielleicht einige denken, das ist keine Skizzen-App, wie es so viele gibt oder ja, so wie Google Keep, ja, für sich irgendwelche Notizen zu machen oder so. Nein, nein, nein, überhaupt nicht. Das ist eine App, um zu malen, künstlerisch zu zeichnen und um etwas zu erschaffen. Also richtig für Künstler, für Maler. Ja. Und das ist meiner Meinung nach eine faszinierende Geschichte, denn es ist nicht so einfach, das Thema auch richtig umzusetzen. Ja. Das hängt eben damit zusammen, dass man da nicht einfach nur ein paar Pixel auf dem Bildschirm macht, sondern da kommt zum Beispiel darauf an, dass man Pinselstriche simuliert. Ja, und da gibt es ja auch Unterschiede. Da gibt es runde Pinsel, da gibt es also flache Pinsel. Ja, dann gibt es auch vom Untergrund her muss man was simulieren. Ja, eine Leinwand, ein Papier, ähnliches. Ja, dann die Farbe muss man simulieren. Es gibt feste Farbe, es gibt flüssige Farbe, Wasserfarbe, ja, und so weiter und so weiter. Und das muss man alles mit einbeziehen bei dieser bei so einer App, die sich eben selbst anschickt zu sagen, das ist eine Mal-App, eine App für Künstler, ja. Und da ist selbst das Radieren nicht einfach ein Radieren, ja, sondern ein Radiergummi kann eben in der Realität noch viel mehr, ja. Zum Beispiel auch leicht ausblassen, ja, und so weiter. Da ist nicht, man fährt nicht einmal mit dem Radiergummi drüber und dann ist sind die kompletten Sachen weg, selbst wenn es ein Bleistift ist, ja. Wenn man einmal drüber fährt, dann sieht man immer noch ein bisschen was vom Bleistift. Ja, und genau das simuliert eben auch wieder diese Radierfunktion da. Und das finde ich besonders schön, ja. Gib mal einmal drüber, dann wird es ein bisschen blasser und so weiter und so weiter. Also man kann da richtig schöne Radierungen machen. Ja, so wie sich das auch gehört. Man hat Farbrollenfunktion, ja, also das ist schön gemacht. Man hat Airbrush Möglichkeit, also Funktion oder Emulation von Airbrush oder eine Tusche Spitze kann man da wählen, Ballpen und also so viele verschiedene Zeichenmerkzeile und dann eben auch die Pinsel, ja, die man wiederum auch mit solchen Voreinstellungen auswählen kann, ja, zum Beispiel trockene Klumpen, ja, oder normal eckig, ja, oder dick und klar, ja, so dass dann immer so tatsächlich so erscheint, als ob man jetzt hier so eine Ölfarbe hätte. Dieser Effekt ist absolut faszinierend. Ja. Den kann man da sehen, ja. Wenn man das hier probiert. Richtig schön gemacht. Und ja, man kann sogar hier so Farbstränge aus der Tube quasi auf dem Bildschirm, das ist jetzt ein bisschen komisch, ja, auf dem Bildschirm nehmen und dann, ja, kann man das verwischen, ja, diese Farben, diese Farbstränge, die da ist, so verwischen, ja, so dass man dann eine richtige Struktur, also sieht zumindest so aus vom Bild her, ne, so eine richtige Struktur reinkriegt. Ja, das ist wirklich eine fantastische App, muss ich sagen. Ich war überrascht. Ich habe noch gedacht, okay, also ja, die 100.000. Mal-App. Ja, aber so ist es nicht. Ja, man kann tatsächlich richtig gut das machen. Vor allem kann man auch Bilder künstlerisch nachbearbeiten, indem man auch Fotografien und so weiter einlädt, ja, die auf dem Bildschirm pinnt, dann zum Beispiel abzeichnet. Ja. Also nur als Vorlage quasi auf dem Bildschirm pinnen, ja, als kleines Bild, und dann kann man das nachzeichnen. Oder man verfremdet das Foto selbst. Ja. Zum Beispiel wie mit sowas ausmalen, ja, kann man dann mit verschiedenen Pinseln und den ganzen Sachen, die ich eben zum Beispiel vorgelesen habe, kann man da dann eben diese Sachen ins Surreale ziehen oder eben als Zeichnung sozusagen wiedergehen, zumindest zum Teil. Ja. Also das ist richtig schön gemacht. Auch Glitter-Effekte, wo man so eine Dose hat mit Glitter, ja, die kann man dann ausschütten auf dem Bild. Ja. Richtig fantastisch ist das. Ich weiß gar nicht, wie ich das so erklären soll. Also das ist schon, man merkt da, dass die Leute, die die App gemacht haben, tatsächlich künstlerisch tätig sind. Die wissen nämlich genau, was man braucht dazu, um das zu simulieren. Ob das natürlich dann hier ein Künstler befriedigen wird, auf dem Display das digital zu malen, statt es dann echt auf echte Leinwand mit echter Farbe zu bringen, das mag ich jetzt zwar noch nicht zu beurteilen, ja, das wage ich nicht zu beurteilen, aber ich finde es schön, vor allem dann, wenn man eben künstlerisch tätig sein will, ohne dass man den ganzen Kram mitschleppen will, ja, auf und das eben digital festhalten will. Es funktioniert auf den Smartphones auch gut. Für alle Geräte, die Stylus unterstützen, ist es natürlich noch wesentlich besser, weil dann wird auch die Druckstärke, sofern das unterstützt wird vom Gerät, die Druckstärke mit erfasst, ja, und dann eben umgesetzt, was dann eben wieder andere Effekte hervorruft. Leider muss ich sagen, einen kleinen Wermutstropfen hat es. Die App wirkt ein bisschen träge. Ich weiß nicht, ich kann mir es eigentlich nicht vorstellen, dass es Absicht ist, aber selbst hier auf meinem Google Pixel XL habe ich ein deutliches Nachziehen, wenn ich hier was schnell male. Und manches muss man ja schnell zeichnen, um den gewissen Effekt zu kriegen. Ja. Und dann zieht es also noch nach. Also da habe ich den Finger schon weg vom Display und dann wird noch, sieht man, wie das noch aufgebaut wird. Das ist etwas unschön, aber ich denke, man kann es verschmerzen. Man gewöhnt sich nach einiger Zeit dran und kann dann damit recht gut umgehen. Deswegen App der Woche, ArtRage Draw Paint Create von Ambient Design. Damit sind wir am Ende vom Uncast für diese Woche. Wie immer, wenn ihr Fragen, Anregungen und Infos habt, wer damit auf Community, auf YouTube ist die Community, oh Gott, The Netcasts, ja, dort könnt ihr das dann finden auf dem Channel, im Diskussionsforum oder zu dem jeweiligen Videobeitrag. Links und Informationen findet ihr unter uncast.thenetcast.com. Und diesmal wieder ein paar interessante Links dabei, vielleicht. Also die Empfehlung, dort mal vorbeizugucken. Ja, dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.